bestehe ein Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 86a des Strafgesetzbuches. Der verbietet das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Müller soll nach Recherchen des ARD-Magazins Panorama und des Magazins Stern in seinem Antiquariat in der Saarbrücker Innenstadt Orden mit Hakenkreuzen verkauft haben. Innerparteiliche Konsequenzen muss Rudolf Müller indes wohl nicht befürchten. Der Landesvorsitzende der AfD im Saarland, Josef Dörr, sagte dem SR, Müller genieße als Spitzenkandidat für die bevorstehende Landtagswahl auch weiterhin das vollste Vertrauen der Partei. Auch Müller sieht keinen Grund, seine Spitzenkandidatur niederzulegen. Er habe nicht gewusst, dass das Verkaufen der Hakenkreuzorden illegal ist. CDU und SPD im Saarland verurteilen Müllers Handeln. CDU-Generalsekretär Theis erklärte auf SR-Anfrage, wer mit Souvenirs aus der Vernichtungsmaschine der Nazis diele, stehe nicht für Werte, die unser Land ausmachen. Schon seit längerem steht die Saar-AfD wegen möglicher Kontakte zu Rechtsextremen in der öffentlichen und parteiinternen Kritik. Der Bundesvorstand wollte den Landesverband schon im April auflösen. Der Fall liegt zurzeit noch beim Schiedsgericht.